London, 22. August 1940. Russische Nachrichtenagentur TASS. Radio London teilte heute mit: In einem Krankenhaus in Mexiko-Stadt starb gestern Leo Trotzki infolge eines Schädelbasisbruchs nach einem Attentat, das am Vortag von einer Person aus seinem engsten Umfeld auf ihn verübt wurde. War er nicht misstrauisch? Nein. Als Sie vom Füttern der Kaninchen zurückkamen, worüber haben Sie da gesprochen? Hat er nicht gesehen, wie du nach dem Eispickel gegriffen hast? Nein. Nachdem du ihm den Schlag versetzt hattest, was hat er da gemacht? Er ist herumgesprungen und hat geschrien wie am Spieß. Wie hat er geschrien? Aber viel lauter. Aus dem Verhör, das Oberst Leandro Sanchez Salazar, Chef des Geheimdienstes der Polizei von Mexiko-Stadt, mit dem mutmaßlichen Mörder Leo Trotzkis, Jacques Mornar van den Brecht, alias Frank Jackson, führte. In der Nacht von Freitag, den 23. auf Samstag, den 24. August 1940. Der Mann, der Hunde liebte. Nach dem gleichnamigen Roman von Leonardo Padura. Aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein. Teil 1. Hörspielbearbeitung Uta Maria Heim. Regie Marc Ginzler. Havanna, September 1996. Ruhe in Frieden waren die letzten Worte des Priesters, als die Leichenträger Annas Sarg in das offene Grab hinabließen. Ich war einer Ohnmacht nahe. Ich muss hier weg. Dani, verdammt, ich... Keine Panik, Ivan. Wir fahren sofort los. Irgendwann werden Sie verstehen, warum ich Ihnen diese Geschichte, die nicht die Geschichte meines Lebens ist, so ausführlich erzähle. Als meine Frau gestorben war, traute ich mich endlich, sie aufzuschreiben. Ihr Tod hat mich schwer getroffen. Sie hatte nichts damit zu tun, aber ich wollte sie da auch nicht hineinziehen. Als die veterinärmedizinische Zeitschrift, für die ich als Lektor tätig war, wegen Strom, Druckerschwärze und Papiermangel geschlossen wurde, hatte ich plötzlich sehr viel Zeit. Und so begann ich, von dem Mann zu erzählen, den ich 19 Jahre zuvor, 1977, getroffen hatte. Ich nannte ihn den Mann, der Hunde liebte. März 1977, in der Nähe von Havanna. Ich sitze in Santa Maria del Mar im Sand und genieße den wunderbaren Moment, wenn die Sonne sich dem Meer nähert. Aus meinem Rucksack nehme ich ein Buch von Raymond Chandler. Es war nicht einfach, es zu beschaffen. Aber wegen meiner Schwäche für Hunde will ich die Erzählung Der Mann, der Hunde liebte, unbedingt lesen. Etwa 20 Meter von mir entfernt bleibt ein Mann stehen und ruft nach seinen Hunden. Russische Windhunde, teuer gehandelte Borsois. Im diffusen Licht des Frühlingsabends sehen die beiden riesigen Hunde perfekt aus. Wunderschön, wie sie da am Meer entlanglaufen. Der Mann muss so Mitte 60, Anfang 70 sein. Er hat graumelierte Stoppelhaare, olivenfarbene Haut und trägt eine Hornbrille. Er ist groß und beleibt. Seine rechte Hand steckt in einem Verband. Wir stehen uns jetzt nah gegenüber. Ich lächle und er lächelt zurück. Wir zünden beide eine Zigarette an. Herrliche Hunde. Danke. Das erste Mal, dass ich Borsois sehe. Die einzigen, die es auf Kuba gibt. Hab gelesen, dass die Borsois sehr kräftig sind, aber gleichzeitig ziemlich empfindlich. Der russische Zar hatte welche. Haben Sie sie aus der Sowjetunion? Ja, aus Moskau. In einiger Entfernung sehe ich einen großen, schlanken, schwarzen Mann mit einem Handtuch über der Schulter, der uns unverhohlen beobachtet. Sind Sie Diplomat? Wieso wissen Sie so viel über Hunde? Ich arbeite bei einer Zeitschrift für Tiermedizin. Außerdem faszinieren mich Hunde. Ich liebe diese Hunde. Guten Abend. Guten Abend. Er schwankt etwas, er schnauft schwer und geht davon. Die Hunde rennen auf den schwarzen Mann zu, der sich zu ihnen hinabbeugt und sie mit seinem Handtuch trocken reibt. Er dreht sich zu mir um, bevor er sich das Handtuch über die Schulter wirft und mit dem Unbekannten und seinen Hunden zwischen den Bäumen verschwindet. Alma Atta, 20. Januar 1929. Um Ihnen begreiflich zu machen, was es mit dieser Begegnung auf sich hat, muss ich etwas weiter zurückgehen und ein bisschen ausholen. Bitte haben Sie Geduld. Wir werden uns gleich in Kasachstan wiederfinden, in der Zeit zwischen zwei Weltkriegen. Lev Davidowitsch erwachte starr vor Kälte. Er tastete nach seiner Brille. Neben ihm schlief seine Frau Natalia Sedowa. Leise stand er auf und kraulte seine Hündin Maja. In einen Pelz gehüllt, um den Hals einen dicken Schal, ging er auf den Abort. Es brannten bereits zwei Gaslampen und der Ofen, auf den sein Gefängniswärter den Samowar gestellt hatte, verbreitete eine angenehme Wärme. Dennoch streifte Lev Davidowitsch eine böse Vorahnung. Vor exakt einem Jahr hat man mich nach Alma Ata verbannt. In den asiatischen Teil Russlands. Der chinesischen Grenze näher als der letzten russischen Eisenbahnstation. Seit ich mit meiner Frau Natascha und meinem Sohn Ljowa von dem schneebedeckten Lastwagen gestiegen bin, warte ich auf den Tod. Doch noch bevor eintrat, worauf seine Gegner warteten, hatten sie Lev Davidowitsch hastig aus der Geschichte und dem Gedächtnis der Partei getilgt. Die Veröffentlichung seiner Werke war, kurz vor Erscheinen des 21. Bandes der Gesamtausgabe, gestoppt worden und seine Bücher wurden aus Buchhandlungen und Bibliotheken entfernt. Gleichzeitig begann man, ihn zu diffamieren und seinen Namen aus Geschichtsbüchern, Gedenkschriften und Zeitungsartikeln, ja sogar sein Gesicht von Fotos zu entfernen. Er wurde in ein absolutes Nichts verwandelt. Den Mann, den die Welt als Leo Trotzki kannte, gab es nicht mehr. Ein Jahr erzwungenen Schweigens, ohne die Möglichkeit auf Angriffe zu reagieren. Ein Jahr, in dem ich mit ansehen musste, wie die Reste der Opposition, deren Anführer ich war, nach und nach zerfielen, hat mir bewusst gemacht, dass mein Verschwinden notwendige Voraussetzung für das Abgleiten der großen proletarischen Revolution in eine Tyrannei ist. Doch stets hat mich die Überzeugung aufrechterhalten, dass jedes Opfer sich lohnt, wenn es der Revolution dient. Wie konnte Trotzki wieder in die Weltpolitik eingreifen? Mit zensierten und gefälschten Informationen war ein Prozess der Verwirrung in Gang gesetzt worden, durch den Stalin und seine Anhänger ihn seiner Stimme und sogar seiner Ideen beraubten. Oh, Mensch, ist das kalt. Mindestens 30 Grad unter Null. Machen Sie die Tür zu, Genosse Dreizler, oder wollen Sie, dass wir erfrieren? Der Chef des Wachtrupps der GPU, der politischen Polizei der UdSSR, pflegte sein bisschen Macht dadurch zu demonstrieren, dass er einfach ins Haus kam, ohne zu klopfen. Ich habe einen Brief für Sie, der soeben aus Moskau gekommen ist. Er hat mich zum ersten Mal nicht mit Genosse Trotzki angesprochen. Dem einzigen Titel, der ihm geblieben war, bei seinem Sturz vom Gipfel der Macht in die Einsamkeit der Verbannung, in die ihn dieser Emporkömmling Josef Stalin geschickt hatte. Seit ich im Juli die Nachricht bekommen habe, dass meine Tochter Nina an Schwindsucht gestorben ist, lebe ich in der ständigen Furcht vor weiteren Schicksalsschlägen. Sina, meine Tochter aus erster Ehe, ist an den Nerven erkrankt und ihr Mann, Platon Wolkow, befindet sich wie viele andere Oppositionelle in einem Arbeitslager am nördlichen Polarkreis. Zum Glück ist mein älterer Sohn Ljowa hier bei uns. Und der Jüngere, Sieva, hält sich aus allem raus. Guten Morgen. Oh, was für eine verfluchte Kälte. Ist ja gut, Maja. Möchtest du einen Tee, Natascha? Sie ist immer noch eine schöne Frau. Wir haben Post aus Moskau. Wollen Sie den Brief nicht öffnen? Der Bürger Lew Davidowitsch Trotzki hat innerhalb von 24 Stunden das Land zu verlassen. Die Ausweisung erfolgt, weil man den Angeschriebenen beschuldigt, konterrevolutionäre Bewegungen durch die Gründung einer den Sowjets feindlich gesinnten illegalen Partei unterstützt zu haben? Was sagst du dazu, Natascha? Wir müssen den Weg ins Exil antreten. Du hast im Oktoberaufstand zum Sieg verholfen, inmitten des Chaos eine Armee begründet und die Revolution in den Jahren des Bürgerkriegs und der imperialistischen Invasion gerettet. Und nun wirst du ausgewiesen. Könnten Sie mir bitte den Empfang des Briefes bestätigen? Der durch und durch verbrecherische und in der Form illegale Beschluss der GPU wurde mir am 20. Januar 1929 zur Kenntnis gebracht. Lew Davidowitsch Trotzki. Vielen Dank. Der Soldat Dreizler ging. Lew Davidowitsch bat seine Frau, Ljowa zu wecken. Wir werden kaum Zeit haben, Papiere und Bücher zusammenzupacken. Ich mach ja schon. Du hast bisher tapfer durchgehalten, du darfst jetzt nicht resignieren. Lew Davidowitsch weinte. Mit Maja ging er zurück ins Schlafzimmer und fing an, die Papiere, die ihm mehr bedeuteten als sein Leben, in Kisten zu packen. Essays, Aufrufe, Kriegsberichte und Friedensabkommen, doch vor allem Hunderte, Tausende von Briefen. Was hast du vor, Papa? Ich will nicht in dieser Eiseskälte erfrieren. Ich will mitten rein ins Feuer und kämpfen. Ich werde bald 23. Sowjetunion, Ende Januar 1929. Der Schneesturm wurde noch stärker, als der Bus Alma-Ata verließ. Hiermit teile ich Ihnen mit, dass meine Mission an der Spitze der Polizeieskorte beendet ist. Auf Wiedersehen. Es ist mir trotz der widrigen Umstände eine Ehre gewesen, Sie kennengelernt zu haben. Entgegen dem offiziellen Befehl, alle Bücher und Dokumente zu verbrennen, habe ich nur ein paar wenige dem Feuer übergeben. Eine Frage noch. Wohin geht unsere Reise? Es wird eine beschwerliche Fahrt werden. In einem Telegramm aus Moskau wird mitgeteilt, dass die Türkei bereit sei, Sie als Gast aufzunehmen, Genosse Trotzki. Die Türkei? Ja. Ich werde auf keinen Fall in die Türkei gehen. Kemal Atatürk wird mich aufs Schafott zerren. Ich bitte Sie, Deutschland ist nicht daran interessiert, Ihnen ein Visum zu erteilen. Auch nicht aus Krankheitsgründen. Österreich verschanzt sich hinter Ausflüchten. Norwegen verlangt unzählige Bescheinigungen. Ach. Frankreich kramt einen Berichtsbeschluss von 1916 hervor. Und England hat nicht einmal geantwortet. Lew Davidowitsch sollte niemals erfahren, ob die 12 Tage, die sie daraufhin mitten im Nichts festsaßen, den diplomatischen Verhandlungen zu verdanken waren oder dem verheerendsten Schneesturm, den er jemals erlebt hatte und der die Thermometer auf 40 Grad unter Null sinken ließ. Kälte, Ohnmacht, Langeweile, Gelenkschmerzen und Verdauungsprobleme bringen mich fast zur Verzweiflung. Spanien, 1936. Die Geschichte, die ich Ihnen erzählen will, hat auch mit dem Spanischen Bürgerkrieg zu tun. Es ist nicht Leo Trotzkis Geschichte. Es ist die Geschichte seines Mörders, eines Katalanen namens Ramon Mercader, der ein vorbildlicher Agent war. 1936 war er 23 Jahre alt. Ja, sag ihm ja. Bis ans Ende seiner Tage würde Ramon Mercader sich an die Stille erinnern. Bevor er die 4 Worte aussprach, die sein Leben verändern sollten, war es totenstill. Bombengetöse, Schüsse und Motorenlärm, die gebrüllten Befehle und die Schmerzensschreie waren für ihn zum Alltag geworden. Das plötzliche Verstummen rief ein Gefühl der Verlassenheit in ihm hervor, das der Angst verteufelt nahe kam. Bist du bereit? Was sag ich Katav? Ja. Sag ihm, ja, ich tue, was er von mir verlangt. Vor ein paar Stunden war Caridad, Ramons Mutter, angekommen. Zusammen mit Luis, seinem 4 Jahre jüngeren Bruder, hatten sie die Strecke von Barcelona über Valencia bis zum Kampfgebiet in einem konfiszierten Ford zurückgelegt. Mit Passierscheinen, die ihnen den Weg durch sämtliche Militärkontrollen der Republikaner ebneten, gelangten sie zu der unwegsamen Flanke der Sierra de Guadarrama. Die Temperatur von mehreren Grad unter Null hatte sie gezwungen, im Auto zu bleiben, eingehüllt in Decken und in den Gestank von Caridad-Zigaretten. Scheiß Kälte, verdammt! Seit über einem Jahr hat mir meine Mutter keinen jener feuchten, nach Anis schmeckenden Küsse mehr gegeben, die sie mir früher immer auf den Mundwinkel drückte. Sie hat sich verändert. Wegen der Verletzung durch eine Mörsergranate kann sie ihren linken Arm nicht mehr richtig bewegen. Die Nachricht von Pablos Tod hat sie schwer getroffen. Sie selbst hat meinen Bruder gezwungen, an die Front nach Madrid zu gehen, wo er von den Ketten eines italienischen Panzers zermalmt worden ist. Ich habe mir die Szene, in der es zu den entscheidenden 4 Wörtern gekommen ist, genau ausgemalt. Ich warte schon seit 6 Stunden auf dich, gleich wird es hell. Und ich brauche unbedingt einen Kaffee. Caridad drückte die Zigarette an ihrem Militärstiefel aus und musterte den verstrubbelten kleinen Hund, der Ramon begleitete. Wie geht es dir? Und Luisito? Mir geht's gut. Und was soll der Köter da? Er gehört zu unserem Bataillon. Hängt an mir wie eine Klette. Hübsches Tier, nicht wahr? Juro. Man hat mich hierher geschickt, um dir eine Frage zu stellen. Eine sehr wichtige. Wozu wärst du bereit, um den Faschismus zu vernichten und dem Sozialismus zum Sieg zu verhelfen? Ich weiß nicht, Caridad. Das, was ich gerade tue, oder? Mein Leben riskieren? Für die Partei arbeiten? Verhindern, dass die faschistischen Arschlöcher in Madrid einmarschieren? Das genügt nicht. Wie, das genügt nicht? Mach mir das Leben nicht noch schwerer. Kämpfen ist nicht schwer, sterben auch nicht. Tausende von Menschen tun das. Dein Bruder Pablo zum Beispiel. Aber wärst du bereit, alles aufzugeben? Und wenn ich alles sage, dann meine ich alles. Jeden deiner Träume, jeden Skrupel, dich selbst. Die Mutter zog eine neue Zigarette aus dem Päckchen hervor. Als sie das Zündholz aufflammen ließ, wurde der Himmel vom Schein einer Explosion hell erleuchtet. Und die hintere Wagentür öffnete sich. In eine Decke gehüllt stieg Luis aus und rannte auf dem gefrorenen Boden zu Ramon. Ramon! Ramon! Die beiden umarmten sich. Leck mich am Arsch, Luisito! Du bist ja schon ein richtiger Mann. Und du bist ganz dünn geworden, Großer. Ich spüre deine Knochen. Das ist der Scheißkrieg. Und das da? Ist es dein Hund? Ja. Wie heißt er? Churro. Er lernt schnell und ist ein ganz Lieber. Willst du ihn? Im Moment können wir keinen Hund halten. Manchmal haben wir ja selbst nicht mal genug zu essen. Churro frisst kaum was. Er ist genügsam. Und von dem, was du für Zigaretten ausgibst, kann eine ganze Familie leben. Los, Luis, lauf ein Stück mit dem Hund. Ich hab mit Ramon zu reden. Na los, komm du. Lauf schon, ne, Churro? Kartoff möchte dir einen sehr wichtigen Vorschlag machen. Er will wissen, ob du bereit bist, für ihn zu arbeiten. Bei der Armee? Nein, bei etwas Wichtigerem. Wichtiger als der Krieg? Viel wichtiger. Was redest du da, Caridad? Mit dem, was die Sowjets uns an Waffen schicken und mit den internationalen Brigaden, werden wir das ganze Faschistenpakt zu Hackfleisch machen. Meinst du, man kann den Krieg gewinnen, solange die Trotzkis den Faschisten in den Schützengräben Tipps geben und die Anarchisten über jeden Befehl diskutieren? Kartoff will, dass du bei wirklich wichtigen Sachen mitmachst. Ich werde noch verrückt. Kartoff hält dich für einen guten Kommunisten und glaubt, dass du hinter der Front sehr nützlich sein kannst. Immer mehr Kommunisten kommen nach Spanien, um zu kämpfen. Seitdem denkt die Bevölkerung anders über uns. Sei dir da mal nicht so sicher, Ramon. Die Menschen haben Angst vor uns. Viele mögen uns nicht. Spanien ist ein Land von Idioten, Heuchlern und geborenen Faschisten. Und wofür braucht mich Kartoff? Hast du Afrika gesehen? Weißt du, ob sie noch für die Sowjets arbeitet? Du bist genau wie dein Vater. Ich hab dich nur gefragt, ob sie noch immer in Barcelona ist. Ja, ja, im Beraterstab. Ramon, wärst du bereit, auf diese Frau zu verzichten? Was genau will Kartoff von mir? Bist du bereit? Ja. Sag ihm ja. Ich tue, was er von mir verlangt. Caridad lächelte. Sie nahm das Gesicht ihres Sohnes in beide Hände und drückte ihm einen langen Kuss auf den Mundwinkel. Ramon spürte den ekligen Speichel. Er roch nicht nach Anis, sondern nach Tabak. In ein paar Tagen wirst du nach Barcelona beordert. Dein Leben wird sich verändern, Ramon. Ich fahre jetzt, es wird schon hell. Luis! Ja, Mama? Lass den Hund runter und verabschiede dich von deinem großen Bruder. Na los, geh runter, Churro. Bis bald, Ramon. Wir fahren. Ja, los, Luis, steig ein. Ramon, ich muss dir ja nicht sagen, dass diese Unterhaltung geheim ist. Ramon sah, wie seine Mutter in ihren Militärmantel griff und eine glänzende Browning hervorholte. Sie trat ein paar Schritte zurück, hob die Waffe, nahm Churro ins Visier und schoss ihn in den Kopf. Die Wucht der Bleikugel ließ das Tier zur Seite rollen. Bald würde der Kadaver in der eisigen Morgenluft gefrieren. Insel Principe, türkisch Büyükada, April 1930. Um den Täter zu begreifen, muss man sich in die Seele seines Opfers einschreiben. Das braucht Zeit. Sie werden verstehen, dass ich wieder ein paar Jahre zurückgehe, um zu erzählen, wie sich die Dinge entwickelt haben. Lev Davidovic war über Istanbul auf die Insel Principe, türkisch Büyükada, gekommen. Gleich nach seiner Ankunft am Marmara-Meer hatte er einen Brief an Präsident Kemal Atatürk geschrieben, in dem er klarstellte, dass er sich nur deshalb in der Türkei niederlasse, weil man ihn dazu zwinge. Wie verkommen ist die Gesellschaft geworden, dass der Dichter Wladimir Majakowski, ausgerechnet Majakowski, sich entschlossen hat, ihr zu entfliehen, indem er sich das Leben nimmt? Hat ihn die versteinerte Scheiße der Gegenwart, über die sich der Dichter in seinem letzten Gedicht erregte, zum Selbstmord getrieben? Lev Davidovic und Natalia lebten in einer größeren Hausgemeinschaft, zu der Wachpersonal, Schreibkräfte, Familienangehörige, Freunde und Freundinnen und Genossen und Genossinnen zählten. Die Villa lag etwas erhöht auf einem kleinen Vorsprung, einer Art Kap, 200 Meter von der Anlegestelle entfernt, und gab den Blick auf das antike Propontis frei. Sie war von einer dichten Hecke umgeben. Ganz schön heruntergekommen. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln. Außerdem müssen wir die Journalisten abwimmeln. Und die Verleger empfangen, die aus der halben Welt herbeiströmen und großzügige Vorschüsse gewähren, mit denen wir unser Leben finanzieren. Ja, sehr komisch. Die Trotzkis blieben mit ihren Leuten für sich. Ansonsten war die Insel nur von Fischern und Schafhirten bewohnt. Es gab keine Autos. Man ging zu Fuß oder ritt auf einem Esel. Trotzki schrieb an seiner Geschichte der Revolution. Die Gegenoffensive. Das Dringendste ist es, die Opposition außerhalb der Sowjetunion zusammenzuführen. Ljowa, was willst du? Sie haben Blumkin erschossen. Das ist unfasslich. Er war doch vor einiger Zeit noch hier. Er hätte uns nicht besuchen dürfen. Dich trifft keine Schuld, Papa. Radek hat ihn an Stalin verraten. 1931. Außerhalb der Sowjetunion stritten sich Trotzkis Anhänger oder sie ließen ihn einfach im Stich, weil sie dem Druck der Stalinisten nicht widerstanden. Das Eintreffen der ersten Exemplare seiner Autobiografie verschaffte Lev Davidovic etwas Befriedigung inmitten vieler Enttäuschungen und Verluste. Aber er fühlte sich auch schuldig. Schuldig am Niedergang der Revolution, am Tod von Majakowski und Blumkin. Ljowa will Büyükada verlassen. Er gehört zu uns in diese Villa. Er führt meine Geschäfte. Es begann damit, dass Jean Molinier hier bei uns blieb, während Raymond nach Paris zurückkehrte. Wie meinst du das? Jean will nach Paris reisen, um sich von Raymond zu trennen. Und Ljowa plant, mit ihr nach Deutschland zu gehen. Sie ist zu alt für ihn. Ja, und glücklicherweise gibt Raymond Jean frei. Ljovnuček, du kannst nicht verlangen, dass Ljowa auf einer abgelegenen Insel versauert. Mein Sohn verlässt mich. Er ist der Einzige, auf dessen Schultern ich meinen Frust abladen, von dem ich offene Kritik annehmen kann. Und wieso ausgerechnet Deutschland? Es gilt, das Gewissen der deutschen Linken aufzurütteln. Denn noch ist es möglich, die Katastrophe abzuwenden. Macht sich denn niemand klar, dass Hitler die Macht an sich reißen wird, wenn man ihm nicht den Weg versperrt? Und dass die Kommunisten seine ersten Opfer sein werden? Februar 1936, Madrid. Der Künstlerclub Miguel de Cervantes wurde zum Versammlungsort auserkoren. Bei den Treffen nahm auch Afrika teil. Ramons Freundin entfaltete ihr agitatorisches Talent mit einem leidenschaftlichen Feuer, das ihn in Verzückung geraten ließ. Mehrere Monate lang verlief alles reibungslos, bis sie von der Polizei überrascht wurden. 17 Leute wurden festgenommen und beschuldigt, gegen die angeblich demokratische Republik konspiriert zu haben, mit dem Ziel, die gesellschaftliche Ordnung umzustürzen und eine atheistische, kommunistische Diktatur zu errichten. Afrika konnte über eine Mauer entkommen. Ramon verbüßte in Valencia 8 Monate Gefängnis. Afrika hat ihn kein einziges Mal besucht, ihm nicht einmal einen Brief geschrieben. Die Linke kam wieder an die Macht und brachte die sofortige Freiheit. Wie viele seiner freigelassenen Genossen fuhr Ramon von Valencia direkt nach Madrid, wo die Parteien der Volksfront eine Großdemonstration organisiert hatten. Die Revolution lag in der Luft. Es lebe die Freiheit! Tod der Monarchie, der Bourgeoisie, den Großgrundbesitzer, der Kirche! Für eine Welt ohne Ausbeuter und Ausgebeutete. In den vergangenen 8 Monaten ist sie noch schöner geworden. Afrika! Ramon. Vor 6 Wochen habe ich ein Mädchen zur Welt gebracht. Deine Tochter. Was? Wie heißt sie? Lenina de las Heras. Ich wollte dich damit nicht belasten. Ich bin zu meinen Eltern nach Malaga gefahren, habe dort das Kind bekommen und es den Großeltern anvertraut, um für den Sieg der Volksfront zu kämpfen, wie es mir das Zentralkomitee der Partei befohlen hat. Ja, aber wo... Kann ich sie sehen? Nein. Afrika hat recht. Die Familie ist für den Revolutionär eine Bürde. Büyükada, 1931-32. 4 Jahre Exil... 5 Jahre Ausgrenzung. Einst war ich der Kosmopolit, der heldenhafte Kämpfer, der Charismatiker der Massenbewegung. Mit seinen 52 Jahren fing Lev Davidovich an, alt zu werden. Vor einem Jahr hatte er Ljowa davonfahren sehen. Nun studierte der in Berlin Mathematik und Physik. Durch Ljowas Briefe konnte sich Lev Davidovich ein Bild von der Katastrophe machen, die unaufhaltsam auf die deutschen Kommunisten zukam. Ich bin stolz auf meinen Sohn, aber werde ich meinen Mitkämpfer Ljowa jemals wiedersehen? Jetzt muss ich mich erstmal um Sina kümmern. Sie leidet unter Tuberkulose und hat endlich ihre Reiseerlaubnis. Sina traf an einem sonnigen Morgen Ende Januar 1931 ein, an der Hand den kleinen Sieva. Natalia, Ljowa, Jeanne, die Sekretärinnen, die Leibwächter, die türkischen Polizisten und freilich Maja folgten Lev Davidovich zur Anlegestelle, um sie willkommen zu heißen. Trotz ihres beklagenswerten Gesundheitszustandes bewies Sina sogleich, dass sie die Tochter von Lev Davidovich und der umtriebigen Alexandra Sokolowskaja war. Ich will an der politischen Arbeit teilhaben. Man muss kein Prophet sein, um zu ahnen, was der Aufstieg des Nazismus bedeutet. Welchen Grund hat die selbstmörderische Strategie der deutschen Kommunisten? Warum tut Moskau nichts? In einer ausgehungerten Stadt, wo Schuhe und Brot Luxus sind, wo jede Nacht Dutzende von Männern und Frauen ohne richterlichen Beschluss verhaftet und in die Lager Sibiriens verschleppt werden, verkündet Stalin, das Land sei im Sozialismus angekommen. Im Sozialismus! Ich will was tun. Sofort. Du hast ja recht. Aber du musst erst einmal gesund werden. Doch dann geschah etwas Furchtbares, mit dem niemand gerechnet hatte. Was ist denn los, Maya? Als Lev Davidovich einige Zeit später in Gedanken versunken auf dem Bett lag, drang der Geruch nach brennendem Holz zu ihm. Sogleich weckte er Natalia und rannte in das Zimmer, in dem Sjeva zusammen mit den Sekretärinnen schlief, weil seine Mutter Sina in Istanbul behandelt wurde. Das Feuer war an der Außenwand des Sekretariats ausgebrochen und fraß sich nach drinnen. Das ist Brandstiftung. Ich kümmere mich um Sjeva und Maya. Während türkische Polizisten versuchten, das Feuer zu löschen, machte sich Lev Davidovich gemeinsam mit den Schreibkräften und den Leibwächtern daran, die Papiere zu retten, die sein Gedächtnis, ja sein Leben darstellten. Es gelang ihnen, die Mappen mit den Manuskripten, die Archive und viele seiner Bücher ins Freie zu schaffen, bevor das Dach einstürzte. In den Trümmern suchte Lev Davidovich die Bücher zusammen. Alles nass. Alles verbrannt und kaputt. Oh, die Dokumente, die Fotos der Revolution! Sie retteten, was zu retten war. Rudolf Clement, ein junger Deutscher, war eingetroffen, um Ljowa als Sekretär zu ersetzen. Sina schwankte zwischen Enthusiasmus und Depression und sie forderte eine immer größere Beteiligung an der politischen Arbeit. Vielleicht wäre es ratsam, eine Psychoanalyse zu machen? Ich bin nicht bereit, den Dreck hervorzuholen. Die türkischen Chirurgen haben sie an der gesunden Lunge operiert. Ljowa muss alles Nötige veranlassen, damit Sina sich in Berlin einer weiteren Behandlung unterziehen kann. Anfang Oktober 1931 reiste Sina ab. Einige Zeit später erhielt Lev Davidovich von Ljowa die Nachricht. Ab 20. Februar 1932 waren Leo Trotzki und alle Mitglieder seiner Familie, die sich außerhalb der Sowjetunion befanden, keine Bürger des Landes mehr. Sie verloren sämtliche verfassungsmäßigen Rechte. Sie waren staatenlos. Das Verbrechen, das mir vorgeworfen wird, ist die Beteiligung an konterrevolutionären Aktionen, aufgrund derer man mich als Feind des Volkes betrachtet. Unwürdig der Zugehörigkeit zum ersten proletarischen Staat der Welt. Büyükada, 1933. Das Jahr begann mit einer Reihe niederdrückender Erlebnisse. Das Telegramm von Ljowa war so knapp wie niederschmetternd. Sina hatte sich in ihrer Berliner Wohnung umgebracht. Und der Aufenthaltsort ihres Sohnes Jeva war unbekannt. Ich will niemanden sehen noch hören. Ljovnuček, bitte! Lev Davidovich schloss sich in seinem Zimmer ein. Auch wenn er ein solches Ende vorausgesehen hatte, quälten ihn Schuldgefühle. Er wusste nur zu gut, dass er für sein Bestreben, die Massen zu retten, das Schicksal seiner nächsten Angehörigen auf dem Altar einer pervertierten Revolution opferte. Wenn nur Sjeva nichts zustößt. Trotzki empfand Todesangst. Das war eine ganz neue Erfahrung für ihn. Ein paar Tage später erhielt er einen Brief von Alexandra Sokolowskaja aus Leningrad. Seine Ex-Frau und Sinas Mutter war am Ende ihrer Kräfte. Wie zu erwarten war es ein Brief voller Trauer und Vorwürfe. Du hast Sinaida vom politischen Kampf ausgeschlossen und sie damit in den Tod getrieben. Stalin. Stalin ist schuld. Lev Davidovich verfasste einen offenen Brief an das Zentralkomitee der bolschewistischen Partei, in dem er Stalin für Sinas Tod verantwortlich machte. Ich hoffe, dass ihr Unglück die Resonanz haben wird, die Blumkin versagt blieb. Zur selben Zeit überrollte eine Welle des Schreckens Europa und die Welt. Hitler hatte sich zum Kanzler des Deutschen Reiches ernennen lassen und unter den Hochrufen von Millionen von Deutschen überschwemmten die faschistischen Fahnen das Land. Berlin war die Stadt von Hitlers Triumph. Barcelona, 1936. No pasarán, no pasarán. Jetzt muss ich Ihnen noch den Mann hinter den Kulissen vorstellen, Kutow. Kutow war ein ranghoher Beamter des sowjetischen Geheimdienstes, der unter verschiedenen Namen diverse Missionen leitete. Als Führungsoffizier gab er sich gern väterlich, war dabei aber äußerst undurchsichtig. Schön, dich zu sehen, mein Junge. Wie sieht's aus in Madrid? Naja, es herrscht Krieg. Ramon folgte dem Befehl des Führungsstabs der Volksarmee, der ihn nach Barcelona beordert hatte. Dort fand er eine erschöpfte, desillusionierte Stadt vor. Sie war geplagt von Versorgungsengpässen und beseelt von dem Wunsch, zur Normalität zurückzukehren. Ramon war sich bewusst, dass er nach Wald und Schießpulver stank. Jetzt drängte es ihn, seine neue Aufgabe kennenzulernen. Er fand seine Mutter, die Genossin Caridad, hinter der Bibliothek an einem kleinen Tisch unter einer Zypresse, wo sie mit dem kräftigen, rotgesichtigen Kotov vergnügt plauderte. Sie war 7 Jahre älter als er und offenkundig seine Geliebte. Es ist doch sonnenklar. Sozialisten und Trotzkisten haben sich zusammengeschlossen mit dem Ziel, die Sowjetunion zu diskreditieren. Mir geht's sau schlecht. Ich habe eine Angina pectoris. Diese verfluchten Zigaretten. Ramon hatte den Russen durch seine Mutter kennengelernt, als Kotov mit den ersten sowjetischen Militärberatern nach Barcelona gekommen war. Sie hatten sich schon mehrmals getroffen. Ramon bewunderte die analytischen Fähigkeiten des Geheimdienstlers. Das republikanische Spanien braucht eine Regierung, die den militärischen Erfolg garantiert. Deswegen müssen wir vorsichtig und schnell agieren. Und was sollen wir tun? Die Partei muss die reale Macht erringen, wenn nötig mit Gewalt. Aber vorher müssen wir Hausputz machen. Afrika arbeitet mit uns zusammen. Afrika? Was soll ich tun? Das wirst du rechtzeitig erfahren. Was du aber jetzt schon wissen solltest, ist, dass du nie mehr der Ramon Mercader sein wirst, der du warst. Und wenn du etwas ausplauderst oder bei irgendeiner Mission versagst, dann werden wir erbarmungslos mit dir abrechnen. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich bin Kommunist und Revolutionär. Und ich bin bereit, jedes Opfer für die Sache zu bringen. Das freut mich. Du hast dich bereit erklärt und kannst nie wieder aussteigen. Aber bist du wirklich bereit, jeden Auftrag auszuführen? Jedes Opfer zu bringen? Auch Dinge zu tun, die andere Menschen ohne unsere Überzeugungen vielleicht als amoralisch oder sogar kriminell bezeichnen würden? Ich bin bereit. Gut. Vor mir steht Afrika. Sie hat die Schlüssel zu einer kleinen Wohnung in der Barceloneta. Wir beeilen uns, wählen Abkürzungen durch Seitengassen, steigen eine dunkle, feuchte Treppe hinauf. Auf dem Bett leuchtet ein frisches, nach Seife duftendes Laken. Ich liebe Afrika mit wilder Leidenschaft. Unserer Tochter geht es gut. Allerdings habe ich so viel Arbeit im Büro von Pedro, dem Delegationschef der Komintern, dass ich kaum Zeit finde, an Lenina zu denken. Ich arbeite in der Propagandaabteilung. Wir bekämpfen die Attacken der Scheißtrotzkisten. Auch mich hat man gebeten, daran mitzuarbeiten, alle diese Leute aus dem Weg zu räumen. Was du mir da erzählst, kann dich dein Leben kosten, Genosse. Halt bloß die Klappe, sonst schießen sie dir eine Kugel in den Kopf. Und mit dem, was ich dir jetzt sage, riskiere ich mein Leben. Die Sowjets wollen uns zwar helfen, den Krieg zu gewinnen, aber gewinnen müssen wir ihn schon selbst. Deswegen musst du vergessen, dass du ein Herz hast, dass du jemanden liebst und sogar, dass ich existiere. Das ist unmöglich. Es ist das Beste, was du tun kannst, Ramon. Vielleicht sehen wir uns heute Abend zum letzten Mal für lange Zeit. 1977. In der Nähe von Havanna. Im Frühling fahre ich mehrmals an den Strand. 2 Wochen nach unserer ersten Begegnung, wir haben bereits April, treffe ich den Mann, der Hunde liebte, wieder. So habe ich ihn getauft, denn ich kenne seinen Namen nicht. Die russischen Windhunde rennen durch den Sand. Der Besitzer folgt ihnen in einiger Entfernung. Er schwankt. Vielleicht ist er betrunken oder er ist krank. Um das Bild komplett zu machen, taucht hinter ihm der hochgewachsene, schlanke, schwarze Mann auf. Wie geht es Ihnen? Ich habe schon bessere Zeiten erlebt. Wie alt sind die Hunde eigentlich? Gerade 10 geworden. Ziemlich alt für Windhunde. Sie leben nicht lange. Er sagt, er heiße Jaime Lopez. Seit 3 Jahren lebe er auf Kuba, weil sich seine mexikanische Frau nie an das Leben in der Sowjetunion habe gewöhnen können. Er bekomme einen Chauffeur bewilligt, weil er durch seine Schwindelanfälle bereits 2 Verkehrsunfälle verursacht habe. Also arbeiten Sie noch? In Ihrem Alter? Was arbeiten Sie denn? Ich bin Berater in einem Ministerium. Und dabei bleibt es. Es wird Sommer, es kommt der Herbst. Ich gehe allein am Strand spazieren. Der Mann, der Hunde liebte, taucht erst Ende Oktober wieder auf. Er hat ein paar Kilo verloren. Sein Atem geht schwer und seine Hautfarbe sieht krank aus. Seine rechte Hand ist 7 Monate nach unserer ersten Begegnung immer noch verbunden, als verberge sich darunter ein unheilbares Geschwür. Die Ärzte tappen immer noch im Dunkeln. Dabei geht es mir beschissener denn je. Es ist mir fast unmöglich, mit den Hunden an den Strand zu gehen. Ständig bin ich in irgendeinem Krankenhaus. Überall nehmen sie mir Blut ab, krempeln mich um. Aber sie finden einfach nichts. Dann haben sie auch nichts. Wenigstens nichts Ernstes. Ich weiß, dass ich bald sterben werde. Ich weiß nicht, woran. Aber irgendetwas bringt mich ganz langsam um. 1933, Büyükada. Wir müssen noch weiter zurückgehen, denn die Geschichte hält sich nicht an eine Chronologie. Sie begnügt sich nicht mit der zeitlichen Abfolge von Geschehnissen und schon gar nicht, wenn darin Hunde vorkommen. 7. November 1924. An jenem Tag feierte Lew Dawidowitsch seinen 45. und die Oktoberrevolution ihren 7. Geburtstag. Als er sich, umringt von der Familie, im Bett aufrichtete, stand vor ihm eine Sardinenkiste. Er löste die Schleife, hob den Deckel und erblickte ein rötlich-weißes Hündchen, das den Kopf zu ihm hob. Das ist Maya. Süß, oder? Sofort hatte Maya sein Herz gewonnen. Und als er im Frühling 1933 ihren Kadaver in die Grube neben dem Friedhof von Büyükada legte, trauerte Trotzki mehr als jemals zuvor. Als wir die Nachrichten von Sinas Tod und vom Sieg Hitlers bekamen, hatte ich das Gefühl, der Boden würde mir unter den Füßen weggezogen. Aber ich war noch nie so einsam wie jetzt. Ich werde krank. Ich muss hier weg. 1936, eine abgelegene norwegische Insel. Schon über 1 Jahr sind wir nun in Norwegen. Unser Gastgeber heißt Knudsen. Am 4. August 1936 steige ich zu ihm ins Auto und wir fahren zu einem der südlichen Fjorde. Schon bald hat Knudsen das Gefühl, dass uns ein Wagen folgt. Er kann ihn aber abschütteln. Trotzki kam nicht mehr zur Ruhe. Am nächsten Morgen erschreckte ihn Knudsen mit der Nachricht, Männer in Polizeiuniform seien ins Haus eingedrungen und hätten sein Zimmer durchsucht und Dokumente mitgenommen. 3 Tage später landete ein Kleinflugzeug auf der Insel. Ein Polizeichef will wissen, ob es in den Papieren auch um die norwegische Politik geht. In den 14 Monaten, die ich jetzt im Land bin, habe ich mich nicht in die inneren Angelegenheiten Norwegens eingemischt. Na dann, schönen Tag noch. Am nächsten Morgen berichtete Knudsen beim Frühstück von den Nachrichten aus Oslo. Sinowjew, Kamenjew und weiteren 14 Männern ist in Moskau der Prozess gemacht worden. Sie sind angeklagt, gegen die Sowjetmacht konspiriert und mit der Gestapo zusammen die Ermordung Stalins geplant zu haben. Darauf steht die Todesstrafe. Nach 1 Stunde wird die Meldung der sowjetischen Nachrichtenagentur von einem deutschen Sender bestätigt. Außerdem heißt es, ich würde beschuldigt, Kopf und Anstifter der Konspiration zu sein. Da wusste Lew Dawidowitsch, dass jetzt die blutigste und zerstörerischste Terrorwelle in Moskau losgetreten worden war. Der stalinistische Terror, der sich zu einem perfekten System entwickelt hatte, überschritt die Grenze zum Abgrund. Jetzt geht es darum, den größten Feind des Volkes zu eliminieren. Den Verräter und Terroristen Lew Dawidowitsch Trotzki. Barcelona, 1937. In jenen frühlingshaften Wochen im März und April 1937 gelangte Ramon Mercader zu der festen Überzeugung, dass erbarmungslose Grausamkeit für die Erringung des Sieges unerlässlich sei. Nachdem Afrika aus Barcelona fortgegangen war, verschwand auch Kotov. Doch zuvor hatte er Ramon noch den Befehl erteilt, zu warten. Caridad erlitt einen Herzanfall, der sie für 2 Tage ans Bett fesselte. Danach trafen sie sich in einem verwilderten Garten. In 3 Tagen gehe ich zurück an die Front. Das wird dich noch umbringen. Wenn ich mich so fühle wie jetzt, will ich nur noch sterben. Schau mich nicht so an. Und bloß kein Mitleid, das ertrage ich nicht. Und komm mir nicht mit diesem Blödsinn, dass du zurück an die Front willst. Hier sind Dinge im Gange, von denen du keine Vorstellung hast. Deine Stunde kommt noch. Früher, als du denkst. Aber alles zu seiner Zeit, Ramon. Alles zu seiner Zeit. Ich bin nicht ungeduldig, Caridad. Aber ich will endlich wieder zuschlagen. Der Krieg, in den du dich bald begeben wirst, ist wichtiger als alles andere, Ramon. Denn wenn wir den nicht gewinnen, werden wir auch den anderen nicht gewinnen. Die Genossen in den Schützengräben werden sterben wie die Fliegen, wenn keine Flugzeuge, Kanonen, Gewehre und Granaten aus Moskau mehr kommen. Spaniens Schicksal liegt in den Händen von Leuten wie dir. Kotov war wieder da. Er saß auf einer Bank auf der Plaza de Catalunya. Die Sonne schien. Was für ein wunderschönes Land. Ich könnte mein ganzes Leben hier verbringen. Trotz der Spanier? Eben wegen euch. Wo ich herkomme, sind die Menschen wie Steine. Ihr seid wie Blumen. Mein Land riecht nach Hering und nach Hopfen. Spanien nach Oliven und Wein. Deine Kollegen sagen, wir sind primitiv und ziemlich dumm. Hör nicht auf diese Idioten. Nutze die Gelegenheit, mein Junge. Atme diesen Frieden ein. Spürst du die Ruhe um uns herum? Ja, ich spüre sie. Und siehst du das Gebäude da gegenüber? Die Telefonica? Dort haben sich die Angehörigen der 5. Kolonne verkrochen. Subversive Gruppen und Kollaborateure, sie bereiten einen Staatsstreich vor. Bevor ihnen das gelingt, müssen wir sie ausräuchern wie Kakerlaken, Ramon. 1977, in der Nähe von Havanna. Als ich Mitte Dezember an den Strand ging, fragte ich den Mann, der Hunde liebte, warum er einen Verband an der rechten Hand trug. Wegen einer hässlichen Brandnarbe. Sie ahnen jetzt allmählich, wie alles miteinander zusammenhängt. Jaime Lopez hat mir sehr viel über einen jungen Mann namens Ramon Mercader erzählt, der Leo Trotzki ermordet hat. Er hat ihn mit einem Eispickel erschlagen. Und dann? Nichts dann. Mercader ist längst tot. Das glaube ich nicht. Nicht mehr. Lopez schweigt und zündet sich mit dem Benzinfeuerzeug eine seiner Zigaretten an. Niemand kann so viel über das Leben eines anderen Menschen wissen, selbst wenn der ihm noch so viel erzählt hat. Das ist unmöglich. Ja, was glaubst du dann? Dass das, was ich dir erzählt habe, gelogen ist? Wie ist es möglich, dass du so viel über Ramon weißt? Ich glaube, dass... Dass ich Ramons Bruder bin oder dass ich sein Chef war? Oder vielleicht glaubst du, dass ich selbst Ramon bin? Ich sehe ihn schweigend an. In den letzten Wochen hat der Mann, der Hunde liebte, noch mehr an Gewicht verloren. Seine Haut ist noch dunkler geworden, dunkelgrün. Häufig habe er Halsschmerzen, sagt er. Und es überfallen ihn Hustenattacken. Er wirkt äußerst geschwächt. Doch in diesem Moment liegt in seinen Augen ein intensiver, brennender Ausdruck, der mir Angst einflößt. Ramon ist tot und begraben, mein Junge. Und das Schlimmste ist, er hat sich in ein Gespenst verwandelt. Du wirst sein Grab auf keinem Friedhof der Sowjetunion finden. Selbst ich weiß nicht, unter welchem Namen man ihn begraben hat. Außerdem, was spielt es für eine Rolle, wer ich bin? Was würde sich ändern, wenn ich Ramon wäre? Alles würde sich ändern. Alles würde sich ändern. Aber versuch doch zu verstehen, verdammt. Ramon gehörte einer anderen Epoche an. Einer ziemlich beschissenen Zeit, in der nicht der geringste Zweifel erlaubt war. Du brauchst kein Mitleid mit ihm zu haben, denn Ramon hat dieses Gefühl immer gehasst. Hör zu. Wenn ich Ramon wäre, glaubst du, ich würde es riskieren, dir diese ekelhafte Geschichte zu erzählen? Wir verabschieden uns lange vor Sonnenuntergang. Nachdem wir verabredet haben, uns noch in der gleichen Woche wiederzutreffen, bleibe ich noch eine Weile im Sand sitzen. In den folgenden Tagen besorge ich mir zwei Artikel aus dem Archiv. Einer stammt aus der kubanischen Tageszeitung Información, auf deren Titelseite steht die Nachricht vom Attentat auf Trotzki am 20. August 1940. Der zweite Artikel bezieht sich auf den Aufenthalt Ramon Mercaders in Moskau, nachdem er aus dem Gefängnis in Mexiko entlassen worden ist. Der Verfasser berichtet, eine Mercader nahestehende Person habe ihm anvertraut, dass dem Mörder seit dem Attentat der Schmerzensschrei seines Opfers in den Ohren klinge. Am Donnerstag, es war der 22. Dezember, hatte ich, ohne es zu wissen, meine letzte Unterhaltung mit dem Mann, der Hunde liebte. Lopez sagte, dass er schrecklich traurig sei. Ich bin schrecklich traurig. Dax hat Probleme mit der Motorik. Ihm wird schwindelig, wie mir. Und ich muss ihn wohl einschläfern lassen. Ich weiß, du bist kein Tierarzt und ich dürfte dich nicht darum bitten. Ich werde dir helfen. Wie sollen wir es dann machen? Wir treffen uns am 8. Januar, dann sehen wir weiter. Gut. Und Dax? Ich kann es jetzt noch nicht tun. Nicht vor Weihnachten. Das erträgt meine Frau nicht. Ich werde warten, auf jeden Fall, bis nach Neujahr. Armer Dax. Die beiden Borsois kommen angerannt, Dax ein wenig torkelnd. Er schwankt wie sein Besitzer. Lopez reicht mir zum Abschied die verbundene Hand und ich ergreife sie lächelnd. Ich habe in einer Zeitung gelesen, dass Ramon sein ganzes Leben lang Trotzkis Schrei gehört hat. Er hat ihn noch gehört, als er mir vor 10 Jahren die Geschichte erzählt hat. Ich glaube, er hat ihn bis zum Schluss gehört. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Mühsam stapft Lopez durch den Sand, der vom Regen fest und schwer ist. Neben ihm her trotten X und Dax. Im Dunkeln kann ich den großen schwarzen Chauffeur nicht erkennen, doch ich weiß, dass er geduldig wartet. Lopez geht auf die Bäume zu und bald hat sich seine Gestalt in der Dunkelheit aufgelöst, als hätte es ihn nie gegeben. Der Mann, der Hunde liebte. Nach dem gleichnamigen Roman von Leonardo Padura. Aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein. Teil 1. Mit Ivan Matthias Buntschuh. Trotzki Werner Wölbern. Natalia Katrin Striebeck. Kotow, Thomas Saarbacher. Caridad, Christiane Rosbach. In weiteren Rollen Isabella Bartdorf, Lionel Russell Baumann, Yannick Görger, Jana Horstmann, Boris Konieczny, Felix von Manteuffel, Florian von Manteuffel, Sebastian Miro, Gunnar Schmidt und Felix Strobel. Ton und Technik Andreas Völzing, Sonja Röder und John Krohl. Regieassistenz Martin Bunz. Besetzung Silvia Böttcher. Musik Lukas Fretz. Regie Marc Ginsler. Hörspielbearbeitung und Dramaturgie Uta Maria Heim. Produktion Südwestrundfunk 2024. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren. Wenn einer ein Mörder ist, dann er, Stefan. Ein Serienmörder. Er hat 3 oder 4 Frauen umgebracht. Vielleicht sogar noch viel mehr. Worüber man nicht spricht. Von Sophie Sumburane. Elisa, Jenny König. Stefan, Sascha Nathan. und als Erzählerin Anne Ratte-Polle. Regie Kirstin Petri. Musik Andreas Bernhardt. Song Good Swim von Slow Paul. Today is soft and warm, losing the grip under your feet. The prickle of sparkling bubbles is real. Dive in, dive out, hear the laughter of the gulls. Watch the waves that rise.